das Rückgrat der Wirtschaft zerfällt. Dieses Gefühl, am Arbeitsmarkt alleine gelassen zu sein und die damit einhergehende Anfälligkeit für Populismus, hat auch noch andere Ursachen. In den vergangenen Jahren bauten viele große, bekannte Arbeitgeberstellen ab, was gewaltig am Grundvertrauen in die deutsche Wirtschaft rüttelte. Ich will das am Beispiel meiner Heimatstadt Köln erzählen. Sie ist eine der größten Städte im Land. Der Wirtschaft in der Region geht es vergleichsweise gut. Medienstandort, Tourismusdestination, Messewirtschaft – all das sind wichtige Standbeine für den Arbeitsmarkt. Fragt man aber einen Kölner, welcher der Arbeitgeber der Stadt ist, wird wohl jeder Alteingesessene antworten – die Ford-Werke. Der Autobauer versorgt seit Jahrzehnten ganze Stadtteile mit Arbeitsplätzen. Ford ist gewissermaßen die tragende Säule der Kölner Mittelschicht. Die Kölner Autobauer bauen den Fiesta, das Standardmodell für all jene, die moderat verdienen. Deshalb erschütterte eine Nachricht, die im März 2019 aus der Konzernzentrale kam, die Stadt. Ford kündigte an, 5000 Stellen in Deutschland zu streichen und davon 3800 allein in Köln. Vor allem in der Produktion fallen die Arbeitsplätze weg, aber auch in der Verwaltung und Produktentwicklung. Den Stellenabbau erklärte das Management so: In ganz Europa schreibe das Unternehmen hohe Verluste. Das wiederum liegt offenbar daran, dass Ford in der Vergangenheit nicht schnell und wendig genug war und somit Trends verschlafen hat. Allen voran jenen zur Elektromobilität. Warum nicht die Produktentwickler in Köln mit Technologien für den Elektroantrieb beauftragt wurden, oder es jetzt noch werden, fragten sich viele der Betroffenen, die nach der Ankündigung vor dem Werksgelände demonstrierten. Sie trugen Transparente, auf denen stand: Wir sind bereit für neue Technologien und Köln elektrifizieren. Ford in Köln steht für zwei der großen Probleme, mit denen der deutsche Arbeitsmarkt kämpft und die vor allem die Mittelschicht trifft. Das erste Problem ist dies. Große Konzerne geraten momentan ins Wanken, von denen man es nie für möglich gehalten hätte. Das sind die großen Autobauer wie Ford, Audi oder VW. Der Autogigant Volkswagen kündigte an, fast jeden dritten Arbeiter an den Standorten Emden und Hannover kündigen zu müssen, rund 7000 Menschen. Und am Stammwerk in Wolfsburg schließt VW eine komplette Schicht in der Golfproduktion. Oder Bayer. Der Konzern, ebenfalls ein zentraler Arbeitgeber in Köln und Umgebung, gab im April 2019 bekannt, in Deutschland 4500 Stellen streichen zu wollen. Oder die Großbanken, Deutsche Bank und Commerzbank. Allesamt große bekannte Markennamen. Wer hätte es noch vor 10 Jahren für möglich gehalten, dass eine deutsche Bank, die wie wohl kein zweites Unternehmen für den Wohlstand und die Beständigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland steht, bald nicht mehr bestehen könnte? Eine Marke, die gewissermaßen die Kern-DNA des deutschen Mittelstands bildet. Gemeinsam haben die Unternehmen aus der Auto- und der Bankenbranche dies: dass ihr Management folgenschwere Entscheidungen getroffen hat, die sich im Nachhinein als Fehler herausstellten. Während die Autobauer sich selbst ihrer Zukunftsfähigkeit beraubten, indem sie den Umstieg auf umweltfreundliche Technologien verschliefen, nahmen sich die Banken selbst ihre weltweite Wettbewerbsfähigkeit, indem sie, wie die Deutsche Bank, auf Geschäftsfelder wie das Investmentbanking setzten, die ihnen große Schwierigkeiten bereiteten. Das zweite Problem, das sich am Beispiel Ford zeigen lässt, ist jenes. Nun, wo die Verantwortlichen im Management der Großkonzerne aufwachen und versuchen, durch Stellenkürzungen und Umstrukturierungen gegenzusteuern, ist es für ihre Angestellten zu spät. Jetzt noch am Standort Köln in die Forschung zu Elektromobilität einzusteigen, trauen die Verantwortlichen der Produktentwicklung offenbar nicht zu. Andere Länder sind deutlich weiter, was die Infrastruktur und die Kenntnisse angeht. Dass große Traditionsmarken tausende Stellen abbauen, ist nicht nur auf die beiden Pfeiler der deutschen Wirtschaft, die Banken und den Autobau, beschränkt. Es trifft auch die Mitarbeiter von Großkonzernen wie Bayer und Siemens, die die Reißleine ziehen, um im weltweiten Wettbewerb weiter mithalten zu können. Die Wirtschaftswelt und damit der Arbeitsmarkt stecken derzeit in einer derart grundlegenden Umwälzungsphase wie selten zuvor in der deutschen Geschichte. Ganze Wirtschaftszweige erodieren. Die klassischen Träger des deutschen Wohlstands, seien es Energiekonzerne, Chemieindustrie, Maschinenbau oder Medien, stecken mitten im Strukturwandel. Und ihr Kampf um ihre Position in der neuen globalisierten Welt vollzieht sich in immer kürzeren Zyklen. Es trifft vor allem jene Berufsbilder, deren Jobs automatisiert oder in andere Länder verlagert werden können. Auch das gilt für Autobauer und für deren Mitarbeiter in der Produktion, deren Jobs jetzt Roboter machen, ebenso wie Banken, wo das Bargeld in den Filialen nun von Automaten anstatt von Menschen ausgezahlt wird. Aus Sicht der Arbeitgeber ist nachvollziehbar, dass sie durch den Einsatz von Maschinen Personalkosten einsparen wollen. Für den Arbeitsmarkt aber bedeutet es, dass so viele Menschen wie selten zuvor auf einen Schlag freigesetzt werden und sich umorientieren müssen. Die Zyklen dieses Umlernens werden immer kürzer. Die Gesellschaft muss sich hier neuen Herausforderungen stellen und damit auch die Politik. Wir müssen bereit sein, über die Berufsspanne eines Menschen deutlich höhere Kosten für Aus- und Weiterbildung zu investieren. Das gilt nicht nur für die Firmen. Schließlich zeigen die Ereignisse der vergangenen Monate überdeutlich, dass sie Mitarbeiter im Zweifelsfall eher abfinden und entlassen, als sie für neue Berufsbilder fortzubilden. Auch die Öffentlichkeit, konkret die Jobcenter, sind herausgefordert, sich immer mehr einfallen lassen zu müssen, immer längerfristiger vorauszuplanen, um dafür zu sorgen, dass heute entlassene, mittelalte Teilnehmer am Arbeitsmarkt auf Berufe umgeschult werden, die in 10 Jahren gebraucht werden könnten. Und die Allgemeinheit muss bereit sein, all diese Umschulungen, Fortbildungen und Neuorientierungen mitzutragen.